In allen Gebieten der DVRK wird die Baumpflanzung im Frühling aktiv durchgeführt. In der Stadt Pyongyang pflanzte man auf den kulturellen Erholungsstätten wie der historischen revolutionären Gedenkstätte Mangyongdae und dem Berg Moran mehr als 3,8 Millionen Bäume und im Bezirk Nordhwanghae auf mehr als 12.600 Hektar großen Flächen Dutzende Millionen Bäume. Im Bezirk Gangwon wurden allein in den 15 Tagen über 20 Millionen Bäume und im Bezirk Nordhamgyong in mehr als 20 Tagen über 17 Millionen Bäume wie Lärche von Changsong, Zirbelkiefer und ebrischen blättriges Gelbhorn angepflanzt. In der Stadt Nampo wurde der Plan für die Baumpflanzung im Frühling bis Ende März erfüllt und im Bezirk Südhanghae wird die Baumpflanzung im Frühling in der Schlussphase beschleunigt.